ihr Exing nur Freude erklingt. Wenn ich die Zeit nutze, die mir das Leben bringt. Ob selten im Rampenlicht, doch wenn ich dran bin, zeig ich, was ich kann, lass mein Licht erstrahlen drin. Freude erfüllt mich, Dankbarkeit durchdringt. Für all die Liebe, die mich umgibt und umschlingt. Das Gute endet, schwindet jede Pein. Hoffnung erwacht, ich lache, tanze, singe frei. Mit Freude im Herzen nehme ich, was mir gebührt. Sag danke dem Leben, das mich so gut führt. In meiner Westentasche, nah meinem Herzschlag, tragt sich ein Schatz, den kein Sturm je erschüttert, kein Tag. Freude und Liebe, manchmal auch Schmerzen. Doch alles vereint, macht mein Inneres weit. Trage alles am Herzen, bin was ich gewesen bin, immer fort. Trage mich, lebe frei an diesem Ort. Freude erfüllt mich, Dankbarkeit durchdringt. Für all die Liebe, die mich umgibt und umschlingt. Das Gute erkennend, schwindet jede Pein. Hoffnung erwacht, ich lache, tanze, singe frei. Mit Freude im Herzen nehm ich, was mir gebührt. Sag danke dem Leben, das mich so gut führt. In meiner Westentasche, nach meinem Herzschlag, tragt sich ein Schatz, den kein Sturm je erschüttert.